Telekom Doppelfernsprecher mit Monitor und einem Pipapo, Cottbuser Straße 1, an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausstattung gehört eine kleine Himbeersaftpfütze, ein Holzstiel, an dem sich einmal ein Speiseeis befunden haben muss, sowie eine öffentliche City-Toilette, die hier die 6 Grundregeln der Benutzung erläutert. Benutzungsgeld 20 Cent, Benutzungszeit 10 Minuten, barrierefreie Zeitverlängerung auf 20 Minuten. Auf jeden Fall sieht das Ding sehr interessant aus. Ansonsten hier Cottbuser Straße 1, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.